Emanuel und Juliane Leutze. Ein Freund Emanuel Leutzes, der Maler Julius Amatus Röthing, malte 1849 ein wunderbares Doppelporträt von Emanuel und Juliane Leutze, das als Leihgabe der Stiftung Sammlung Vollmer Wuppertal in der Ausstellung gezeigt werden kann. Leutze, sehr selbstbewusst dem Betrachter entgegenblickend, legt stolz den linken Arm um seine Frau. Leutze erreicht in diesen Jahren den Zenit seines künstlerischen Könnens. Er entwickelt sich zu dem Maler, über den in Düsseldorf am meisten gesprochen wird und dessen Malerruhm sich in ganz Europa verbreitet. Mit 33 Jahren beginnt er Ende 1849 sein bekanntestes Meisterwerk, das Historiengemälde Washington Crossing the Delaware.